Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Ich weiß Ihre Objekte, an dir sollt mir wie sie heißen. Ich weiß Ihre Objekte, an dir sollt mir wie sie heißen. La clé. Das ist ein Schlüssel. Das ist ein Schlüssel. Le verre. Das ist ein Glas. Das ist ein Glas. La montre. Das ist ein Uhr. Das ist ein Uhr. Les lunettes. Das ist ein Brille. Das ist ein Brille. Le téléphone. Das ist ein Telefon. Das ist ein Telefon. Le peigne. Das ist ein Kamm. Das ist ein Kamm. Les ciseaux. Das ist ein Scheuer. Das ist ein Scheuer. Le rasoir. Das ist ein Rasierapparat. Das ist ein Rasierapparat. L'enveloppe. Das ist ein Enveloppe. Das ist ein Enveloppe. Le crayon. Das ist ein Crayon. Das ist ein Crayon.